Die Weißenheim-Grundschule Sariben wurde eingeweiht. An der feierlichen Eröffnung vom 14. Februar nahmen der Vorsitzende des Bezirksparteikomitees Nordfanghe, der Partei der Arbeit Koreas, Park Tae-dok, die Funktionäre der zuständigen Bereiche, Lehrer und Waisenkinder der Schule, die Erbauer und die Werktätigen der Stadt Sariben teil. In dieser modernen Waisenheim-Grundschule Sariben, die unter der Fürsorge der Partei der Arbeit Koreas als eine weitere Bildungsbasis errichtet wurde, können die Waisenkinder glücklich aufwachsen, tüchtig lernen und sich zu den zuverlässigen Pfeilern des starken Korea entwickeln. Die Waisenkinder zogen ins Heim ein.